Ich wollt euch nur noch eine Sache, das Strechlo echt der Hammer ist. Du kriegst die Motten. Das kann ich dir sagen. Ich weiß, von was ich schätze. Und wenn du was nicht laven duscht, dann rutsch mal Bockelroller, blöder Schlappeficker und niedischer.